Weisheit regiert in Ewigkeit. Gefrorene Einsamkeit. Was ich wollte, das war Zärtlichkeit. Doch du hattest keine Zeit. Versucht und hab mich gleichzeitig verflucht. Du hast es einfach nicht gecheckt, was für ein wunderbares Bein uns steckt. Warum war ich so blöd? Du hast mir wohl den Kopf verdreht. Hab nur noch dich vermisst. Doch du hast längst einen anderen geküsst. Hab's versucht, verflucht, hab hundertmal verloren. Hab's versucht, geglaubt, du wärst für mich geboren. Du nahmst meine Blumen gern. Ich schickte Karten, rief an von fern, ging für dich Sachen kaufen. Wär sogar bis zum Nordpol gelaufen. Ich lud dich zum Essen. Sollst du mir nie geben? Hab's versucht, verflucht.